Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Der Film war toll, aber jetzt habe ich Hunger. Ich auch. Gehen wir in ein Fastfood-Restaurant oder möchtest du lieber eine Bratwurst? Das schmeckt mir beides nicht besonders. Hast du Lust auf eine Pizza? Ich kenne eine super Pizzeria und die ist auch ganz billig. Ja, warum nicht? Prima Idee. Ende von Teil 3.